Radio. Hey, Kyrie. Suchen mir kein Babe, nur ein Red or Die. Ich brauch nicht dein Geld, ich trag gerne meins. Mag ich, hab ich, will ich, trag ich. Für dich würde ich niemals wieder weinen. Du weißt, dass ich wegen dir nie wieder wein. Fühl mich, seitdem ich mich habe, frei. Vielleicht fühlt sich das wie Liebe an. Vielleicht fühlt sich das. Ich mach, was mir gefällt. Ich nehm mir die Zeit, das soll für mich selbst. Fühl mich nie allein. Will nur, dass du weißt, du kannst alles das, was du willst, wenn du willst, wenn du willst. Gott mir Geld, du kannst alles schaffen, was du willst. Dafür brauchst du keinen Mann, dafür brauchst du nur dich. Und ich will, dass du das weißt und ich will, dass du das fühlst. Also sprich mir nach, wenn ich sag alles das, was ich hab, hab ich mir verdient. Beat back.